IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic zu einer weiteren Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, für Sie unser heutiges Thema zu präsentieren, eine Legende auf der Sitar, A Legend on the Sitar. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Eine Legende auf der Sitar, A Legend on the Sitar. Damit stellen wir Ihnen in einem Porträt das größte Talent Indiens zur indisch-klassischen Musik im 20. Jahrhundert vor. Pandit Nikhil Banerjee, auf dem weltweit bekanntesten der indischen Instrumente, die Sitar. Dieser herausragende Musikmeister ist bis heute für eine Vielzahl von Liebhabern der indisch-klassischen Musik und in Musikerkreisen Indiens und weit darüber hinaus das wohl größte Vorbild für die Interpretation der indischen Ragas im Instrumentalspiel. Nikhil Banerjee gelingt es, die komplexen Raga-Skalen mit einer ausgeprägten Orientierung auf die traditionelle Form der nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik, dem Hörer in einer Leichtigkeit und Transparenz nahezubringen. Mit einer brillanten Finger- und Anschlagtechnik und einem Höchstmaß an Sicherheit für schwierige Koloraturen. Wollen wir zunächst Nikhil Banerjee durch sein Instrument selbst zu Wort kommen lassen. Alle Hörbeispiele der heutigen Sendung sind der Ausgabe von Super Cassettes Industries Limited, einem indischen Label in Neu-Delhi, aus der T-Series entnommen. An All India Radio Archival Release, Fond Memories, Pandit Nikhil Banerjee, Sitar, Volume 1-5, wurde 2001 veröffentlicht und dokumentiert Live-Mitschnitte bei All India Radio, dem indischen Staatsradio. Die Aufnahmen stammen aus der Zeit zwischen Februar 1960 bis April 1970. Sie dürften die bedeutendste Schaffensperiode Nikhil Banerjees darstellen, aus der sich Banerjee als konzertierender Sitarmeister in Indien und weltweit etablieren konnte. Aus Volume 1 nun der Frühmorgenraga Nat Bhairav für die Spielzeit von 6 bis 9 Uhr. Auf der Tabla begleitet Gyan Prakash Ghosh. Die Aufnahme stammt vom Heiligabend 1966. Thank you. Ragas werden nach dem sogenannten Tat-System des indischen Musikwissenschaftlers Vishnu Narada Bhaktandi klassifiziert und zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten gespielt. Die Sita-Legende Pandit Nikhil Banerjee wird uns nach dem soeben gehörten Morgenraga Nat Bhairav aus dem Bhairav-Tat, eine Aufnahme aus dem Jahre 1966 mit weiteren Tondokumenten durch den 24-stündigen Zeitzyklus führen. Wer war Nikhil Banerjee? Ein Weggefährte des 10 Jahre älteren Ravi Shankar, der als Lehrer von George Harrison, der Beatles und mit einem Auftritt beim Woodstock Festival 1969 zu Indiens bekanntesten Exportschlager der indisch-klassischen Musik und des Sitar-Spiels avancierte. Nikhil Banerjee darf im Gegensatz zu dem Musiker und dem in der Musikindustrie erfolgreichen Geschäftsmann und mediendominierenden Ravi Shankar als wahrhaftiger Purist der indischen Klassik verstanden werden. Hören wir ihn selbst zu seinem musikalischen Grundverständnis mit einem Ausschnitt aus einem Interview, das Banerjee während einer Konzerttournee in Europa am Carysfort College BlackRock für die Irish Times im Juni 1985 gab. 7 Monate später, am 27. Januar 1986, starb er mit nur 54 Jahren unerwartet früh an einem Herzinfarkt. I started my music when I was about 5 years old, because music, it's in my family. My father used to play, my grandfather also, but they were not a professional musician, because I belong to a very priest class family. I am not supposed to take music as profession, but still my father insisted. So now I am very happy that I have taken music as a profession, because nothing like music. Music is the best form of art, I think so. And about little bit about Indian music. Music has got 2 different sides. One is to entertain people. Other, especially in India I am talking, the other side is through music to find out the supreme truth or realization of the supreme soul. That is why meditation is part of our music. It must be there. Die Haltung von Nikhil Banerjee gegenüber der indischen Musik mit Abgrenzung zur reinen Unterhaltungsform als eine Musik mit spiritueller Dimension wurde von ihm immer wieder betont, besonders gegenüber Wissbegierigen und Schülern der indisch-klassischen Musik. Den Terminus Spiritualität wollte Nikhil Banerjee dabei von der Religion getrennt verstanden wissen, als maßgebende Orientierung für ein professionelles Musikerleben. Musik quasi als Objekt für das Studium und Erlernen einer höheren Wahrheit. Banerjee steht damit ganz in der Tradition des vedischen Zeitalters, ein vor über 2 Jahrtausenden entstandenes und bis heute die indische Klassik prägendes Musikverständnis. Die Musik, die indisch-klassische Musik im Besonderen, wird hier als eine universelle Energie mit schöpferischer Kraft verstanden. Mit diesem Selbstverständnis gelang es Nikhil Banerjee, auf der Sitar ein Genre der indischen Klassik zu bedienen, das im eigentlichen Sinne dem indischen Gesang vorbehalten war. Der nun folgende Mittagsraga, Pilu, wird von Banerjee im Tumri-Stile gespielt, ursprünglich ein Gesangsstil der leichten Klassik, mit dem ein Raga besonders flexibel gestaltet werden kann. Der Raga Pilu gehört dem Kafitat an. Die Tumris selbst werden als romantisch und andächtig gottergeben dargeboten. Ihre Texte und Poesien handeln von der Liebe zu Krishna. Krishna verkörpert Vishnu, die höchste Gottheit im Hinduismus, blauhäutig in Gestalt eines flötenspielenden Kuhhirten oder jugendlichen Prinzen. Thank you. Tumri Raga Pillu wurde Pandit Nikhil Banerjee auf der Sitar von dem Tabla-Spieler Shyamal Bose begleitet. Eine Aufnahme aus dem März 1967.